أن جعلنا من أمة القرآن بلوغ الله ونحمده هو فن إلم هيفا بطن إلم فقيبا ونزوه من أنظر سوف يخت بايئين فأنظر الأيين إبن أنت فأنظر شلشت انتاعت بين الله رشلتت ده كان نشت von einem anderen irregeführt werden und بين الله irregeführt ده كان نشت von einem anderen rechtgeleitet werden. Ich bezeuge, dass Allah einzig ist und dass er keine Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele, und aus ihr erschuf er seine Gattin, und aus den Beinen erschuf er viele Männer und Frauen, und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und ebenso im Namen eurer Blutsverwandtschaft. Wahrlich, Allah ist stets der Wächter über euch. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und sprechet aufrichtige Worte, auf dass er eure Taten segensreich fördere und euch eure Sünden vergebe. Und wer Allah und seinen Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Wahrlich, das wahrhafteste Wort ist das Buch Allahs, und die beste Rechtleitung ist zu führen. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das übelste aller Dinge ist die Neuerung Bid'a und Glaubensfragen, und jede derartige Neuerung Bid'a ist eine Irreführung, und jede Irreführung hat das Höllenfeuer zum Ziel. Ich empfehle mir selbst und euch Gottes Furcht, meine schwache Seele. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir gaben oder wir legten oder wir empfohlen den Völkern vor euch, sie sollen Allah fürchten. Oder Allah sagt, und wir gaben ihnen das als Testament, dass sie sollen als Tausia, dass sie Allah fürchten sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in viele Verse, die wir vorhin gelesen haben, wie jetzt der Sheikh wiederholt, in vielen Versen ruft Allah subhanahu wa ta'ala zu Taqwa auf. Und immer wenn Taqwa, oder meistens wenn Taqwa kommt, spricht Allah über Erfolg. Was mich verwundert und mich zornig macht, ist das, was wir sehen in dieser Menschheit. Das Morden, das Blutvergießen und das Beenden des Lebens. Und diese Seelen werden getötet ohne Grund. Und die Menschen, die Menschheit allgemein, die Maßstäbe sind verloren gegangen. Die Gerechtigkeit und wie wir sehen, Palästin, das geliebte Land Palästin und das geliebte Land Irak und Afghanistan und Somalien. Und jetzt sehen wir, was auch in Jemen passiert, zuletzt. Dieses Töten, das verbrecherische Töten und das unschuldige Töten. Keine Zweifel, dass der Islam, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, um die Menschheit zu retten aus all ihren Notlagen und alles und all aus allem ihr Übel. Und diese Religion ist die Religion der Barmherzigkeit, der Verzeihung und der Religion der Menschheit, damit er die Menschen rettet. Das ist Islam. Und damit er verteidigt die Menschen und schützt die Menschen. Und deshalb die Scharia, das islamische Gesetz, diese gewaltige Gesetz, diese fünf wichtigsten Sachen, die fünf Sachen, die der Islam schützt, ist Schutz der Seele, Schutz des Verstandes und des Lebens und des Vermögens. Der Islam ist für diese fünf gewaltigen Sachen gekommen, um diese fünf Sachen zu schützen, um die Seele zu schützen. Und sie bleiben stehen. Der Islam hat es verboten, zum Beispiel als Beweis, der Islam verbot Selbstmord. Und ich spreche nicht über den normalen Tod. Über die. Ich rede nicht. Ich rede nicht über das Töten, was der Sunna. Es geht hier um. Es geht hier darum, das Töten ohne Recht. Das, der erste, der in der Menschheitsgeschichte getötet hat, war Qabil. Der erste, der in der Menschheit zeigte, wie man tötet, war Qabil. Und alle Menschen, die töten nach ihm, er kriegt das sozusagen, er wird sozusagen die Strafe dafür bekommen, weil er der Vorreiter war. Er zeigte letztendlich den Menschen, wie man tötet. Und Allah beschreibt das in Surah Al-Baqarah, Allahu A'lam, im Koran. Rasulullah, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt in einem authentischen Hadith, wenn der Sohn Adams jemand tötet, so wird der Erste beschuldigt. Der erste Sohn Adams, Jana Qabil. Wir haben auch den Beweis, der diese Aya klärt. Er sagt, viele Menschen töten und sehen das Töten als normal. Heute, man denkt, dass Töten etwas Kleines ist oder eine von den kleinen Sünden, indem man nach Taube macht und dann ist es, indem man eine kleine Taube macht, dann ist die Sache schon hinter sich. Und Allah verzeiht dir auch ohne Taube, so als hättest du vielleicht mit deinen Augen etwas Falsches gesehen. Nein. Die Scharia beschreibt und erklärt, dass das Töten gehört zu den ersten, die Gelehrten das aufgezählt haben. Eine von den sieben gewaltigen Mubiqat, das heißt so die gewaltigsten Sünden. Eine von den sieben gewaltigsten Sünden. Allah sagt uns an, das Töten ist verboten, ist haram, außer was rechtgemäß ist. Jemand, der eine muslimische Seele oder eine generell eine Seele tötet, ist auf einem gewaltigen Pfad, einem gefährlichen Pfad, nicht gewaltigen, gefährlichen Pfad. Unser Prophet sagt ungefähr sinngemäß, was ich verstanden habe, wenn jemand sicher in seinem Glauben ist oder jemand gläubig ist, tötet keine Seele zu Unrecht. Das heißt, das ist auch ein Beweis für dein Glaube, dass du dich davor schützt. Weil das es wird Subhanallah, die Taube für einen Mörder ist sehr schwer, sehr weit weg, wie die Gelehrten sagen. Und Ibn Umar war der Ansicht, Ibn Umar hat auch eine Aussage, dass jemand, der unschuldig, eine unschuldige Seele tötet, er kommt nicht einfach so weg. Er hat sich selber auf sich eng gemacht. Das heißt, seine Situation von der Sicht von Allah, seine Lage wird für Allah sehr schlecht. Der Prophet Muhammad sagt ein Hadith, er sagt, das Beleidigen eines Muslim ist Sünde und das Töten ist Kufr, sagt Rasulullah. Allahu A'lam, wie Mehrheit der Gelehrten sagen, sie ist kein großer Kufr. Das Töten ist kein großer Kufr. Sie bleibt ein kleiner Kufr, aber auf ihn lastet eine gewaltige Last. Eine gewaltige Last. Und in der Khutbah von Arafah, die so viel Information für uns beinhaltet, für unsere Erziehung, und so viele Urteile wurden da gesprochen vom Prophet Muhammad. Und ihr kennt die Aussage, der Prophet sagt, eure Seele, euer Blut, euer Vermögen und eure Ehre sind haram zwischen euch. Ja, zwischen euch muss niemand. Das Blut, Rasulullah hat das Blut haram gemacht. Keiner darf das Blut von den anderen vergelten. Und heute, und heute, Wallahi, Musiba. Er sagt, wir beachten weder die heiligen Monate nicht, noch Ramadan, noch irgendwelche Ahadith des Propheten. Und nicht wie auch die Seele unseres Bruders, in dem wir heute sehen, in verschiedenen Ländern werden ähnliche Anschläge folgt und Muslime sterben dabei. Und er sagt, egal ob die Seele Muslim oder nicht Muslim ist. Wir fangen an mit der muslimischen Seele. Der Prophet Muhammad Sallam hat es verboten. Und also sogar in einem Hadith sagt unser Prophet, dass der Wert eines gläubigen Seele, wie gewaltig eine gläubige Seele bei Allah ist. Allahu Akbar. Das Untergehen dieser Welt ist leichter bei Allah als das Töten eines Muslims. Egal was diese Welt, beinhaltet an Wert, das Untergehen dieser Welt ist bei Allah leichter als das Töten eines Unschuldigen, oder was heißt Unschuldigen, einer muslimischen Seele. Er sagt, wo sind wir heute von diesem Hadith? Wie ist die Lage? Er sagt heute, Ikhtilaf im Madahib. Wir reden nicht von den vier Madahib. Wir reden hier von den verschiedenen vielleicht muslimischen Gruppierungen. Oder sogar Madahib. Wie einem Hadith, sogar der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, sogar einen Hakim, das heißt einen Regierenden, es ist nicht erlaubt, ihn zu töten, außer wir sehen einen offenkundigen Kufr von ihm. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet, solange er unter euch das Gebet verrichtet. Er sagt, wegen Ikhtilaf, wegen Gedanken, Gedankenweise im Madhab oder in der Da'wah oder keine Ahnung. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet Muhammad Sallam, wahrlich der Getötete und der Mörder, der Ermordete und der Mörder sind in der Hölle. Die Sahaba, radiallahu anhum, waren verwundert. Sie sagten, ja Rasulallah, wir wissen, ja der Mörder, aber warum der Ermordete? Er sagt, er war darauf aus, ihn aufzutöten. Warum? Weil dieser Hadith kommt im Kapitel von Niyyah, Absicht. Und seine Absicht war, ihn zu töten, obwohl er zu Opfer fiel in dem Moment. Deswegen, du darfst nicht mehr die Niyyah haben, den Bruder zu töten. Al-Imam ibn Hazm al-Andalusi radiallahu rahmatullah alayhi, einer von den großen Gelehrten, in einem bekannten Buch, in seinem bekannten Buch sagte er, es gibt nichts Gewaltigeres nach dem Schirk als zwei Sachen. Hör zu. Also, es gibt nach dem Schirk keine gewaltigen Sachen außer diese zwei Sachen, nachdem man Allah Partner beigesetzt. Das erste, Allah. Er sagt, das Fardgebet zu unterlassen bis zur nächsten Zeit. Das heißt, dass die Zeit vergeht. Er hat nicht gesagt, das Gebet komplett zu lassen oder nicht zu machen. Sondern er sagt, das Gebet, die Zeit von Asr ist vorbei, mach auf deinen Fall, aber ich habe mit Absicht nicht gebetet. Also zählt das auf. Und zweitens, das Töten einer unschuldigen Seele. Al-Tirmidhi in einem Hadith, aber es is fit and special, Allahu A'lam. Wenn die Bewohner Himmel und der Erde sich versammeln würden, um eine muslimische Seele zu töten, das heißt eigentlich, das um zu töten, so würde Allah sie alle in die Hölle schmeißen. Das ist nur ein Vergleich oder ein Maßstab, um zu verstehen, was es bedeutet, einen Unschuldigen zu töten. Und das Punkt 2. Und hier Punkt 2. Ein Nicht-Muslim, nicht wie viele verstehen, was es viele, einige Jahal denken, dass es eine, dass Kuffar, dass jetzt der Gegenwart der Muslime, dass die Kuffar umgebracht werden dürfen. Nein. Er sagt, wir haben Zinni, wir haben Mu'ahid, wir haben Leute, die zum Beispiel im Schutz der Muslime leben, oder im Schutz der Muslime, nicht Muslime, Kuffar, die im Schutz der Muslime leben, oder Kuffar, die einen Vertrag mit Muslimen haben. Sie zu töten ist haram. Sie zu töten ist haram. Aber jemand, der die Muslime umbringt und bekämpft mit allen Mitteln und vergewaltigt ihre Frauen, er sagt, ihr Hukum ist sie zu töten. Ihr Hukum ist sie zu töten. So hat der Chef das gesagt. Und der Prophet sagt im Hadith, so pass auf, das sagt der Prophet nicht wie, weil einige Leute mit kranken Herzen würden sagen, Subhanallah, was ist das? Rasulullah a.s. sagt, wer tötet einen Mu'ahid, einen, mit dem man einen Vertrag hat, einen Kafir, er wird das Paradies nicht riechen. Jetzt weiß ich nicht, wie die Authentizität des Hadiths ist, ich gebe nur weiter. Jetzt stell dir mal vor, das ist ein Kafir. Wie ist ein Muslim? Der Tod ist ein Muslim. Der betet, der fastet, der Hajj macht. Und du machst den Takfir. Oder du tötest ihn. Was denkst du, was dann dein Hukum ist? Wenn derjenige ein Muharib, ein Mu'ahid, das heißt jemand, mit dem man einen Vertrag hat, dann sagt der Prophet, wer einen tötet, der im Vertrag steht zu uns, er wird das Paradies niemals riechen. Wie ist es dann mit einem Mu'min, einem Muslim? Die Mehrheit der Gelehrten sagen, jetzt müssen wir eins auch erklären, nicht, dass jetzt einer denkt, wer kann sein, einer in der Vergangenheit hat so etwas getan, und jetzt denkt er, Subhanallah, für mich gibt es keine Tauba. Doch, die Mehrheit der Gelehrten sagen, wer Tauba macht, Allah wird wahrhaftig Tauba. Wahrhaftige Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihn. Auch einem Mörder. Auch einem Mörder. Das ist der Beweis, wir haben das mit dem Mann mit den 99 Menschen von Bani Israel. Wir haben viele Verse im Koran, wo Allah sagt, Allah verzeiht alles, außer Schirk. Wir haben mehrere Beweise im Koran und in der Sunna. Er sagt, auch, Vorsicht, jetzt auch ein nächster Schritt. Auch wenn wir haben den Fall, dass ein Kafir bekämpft die Muslime, aber wir haben nicht einen Hakim, das heißt einen islamischen Richter, einen islamischen Staat, darf nicht Selbstjustiz gemacht werden. Weil, mag sein, du bist im Recht, denn was du über diesen Menschen weißt und dass du, wenn du ihn tötest, das so berechtigt. Aber wir öffnen somit eine Tür für viele andere, für viele Jahal, die dann seinen Bruder tötet, weil er gesagt hat, er macht Kufr oder der andere. Nein. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn kein Hakim da ist, darf keine Selbstjustiz verrichtet werden. Geht nicht, ist verboten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Sicherheit. Sicherheit gewähren und von denjenigen sein, die das, was sie gehört haben, auf die beste Weise praktizieren. Ja. Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segen Heil auf unseren geliebten Propheten und unseren Führer und Vorbild. بكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أتباع وأحباب رسول الله، ذكرت يا بنتن عدم قتل المؤمن وعدم Wir erwähnten, dass es verboten ist, einen Muslim zu töten ist, und genauso verboten einen Nicht-Muslim, der im Vertrag zum steht und der in unserem Schutz ist. Das heißt, wenn wir eine islamische Welt haben oder einen islamischen Staat, sagen wir mal so. Al-Miqdad ibn Aswad, ihm ist eine Geschichte passiert. Er hat sich gestritten mit dem Mushrikin in Zeit des Propheten Muhammad. Und dieser Mushrik hat Miqdad seine Hand abgehackt. Und Miqdad ibn Aswad wollte ihn töten. Und dieser Mushrik sagte: La ilaha illallah. Und Miqdad fragte den Propheten: Soll ich ihn töten? Lass ihn, sagt der Prophet. Tut ihn nicht. Und in dem auch. Und er hat dann meine Hand abgehakt. Jetzt hört, was der Prophet sagt. Lass ihn. Und auch wenn er es getan hat. Er sagt, wer bezeugt, das Bezeugnis, wird in dem Moment haram für uns. Und die Geschichte von Osama bin Zaid, radiallahu anh, ungefähr die ähnliche Geschichte in der Schlacht. Und er wollte einen Mushrik töten. Und wo Osama bin Zaid jetzt Überhand hatte über ihn, hat er die Schade schon am Mushrik. Und dann Osama bin Zaid hat ihn getötet und hat ihm die Geschichte erzählt. Hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, hast du ihn getötet, nachdem er es gesagt hat? Er hat das gesagt, weil er Angst hatte vor der Waffe. Rasulallah alaihi wasallam sagt zu ihm: Hast du in seinem Herzen nachgeschaut? Hast du sein Herz gespalten und darin nachgeschaut? Der Prophet hat es mehrmals wiederholt. Deswegen La ilaha illallah verteidigt demjenigen, der das gesagt hat am nächsten Tag. Deswegen interessiert uns nicht, das heißt, wir haben keinen Einfluss oder wir haben keine Einsicht, ob er das mit Herz gesagt hat, mit Ikhlas oder ohne Ikhlas. Wir nehmen das Äußerliche. Allah hat uns auferlegt, nach dem Äußerlichen zu handeln. Dann sagst du, was willst du mit La ilaha illallah machen am nächsten Tag zu Osama bin Zaid? Und jeder, der La ilaha illallah sagt, hat einen Schutz von Allah am nächsten Tag. Und wir Mushrikin, also diese Mushrikin, das waren Kuffar, die haben bekämpft, die bekämpften Islam seit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber indem sie Shahada aussprachen, hat der Prophet, sie waren beschützt, خلاص. Egal welcher Kafir, egal wie feindlich die gesinnt ist, ob dein Nafsal akzeptiert oder nicht, das sind die Gebote Allahs. Ich weiß, viele werden jetzt denken, subhanallah, wie mein Herz, dein Herz ist nicht unser Maßstab. Unser Herz ist kein Beweis für uns. Allah subhanahu wa ta'ala letztendlich ist der Beweis. Der Prophet Muhammad sallam ist der Beweis. Indem Allah sagt, und indem der Prophet sagt, wenn ein Muslim, wenn ein Kafir, nicht ein Kafir, der im Schutz steht oder mit dem Vertrag hat, nein, der dich bekämpft. Er bezeugt die Shahada, sein Blut ist für dich haram. Du hast kein Recht mehr, ihn zu töten. Das ist seine Angelegenheit, liegt bei Allah jetzt. Aber wenn einer in Feindschaft zu uns steht Und er tötet und vergewaltigt und plündert und raubt, dann hat er das Recht, getötet zu werden. In Form der Verteidigung, aber nicht ich und nicht du und nicht wir, sondern ein Richter entscheidet darüber. Ein Richter, der Ilm hat, der Fuqh hat, ein Faqih ist, er entscheidet über die Situation, nicht wir. Warum? Weil wir Allahs Gebote schützen wollen und weil wir nicht wollen, dass die Juhal, die Unwissenden, anfangen zu urteilen und zu handeln. Und die wissen heute, wie das Kuffar, heißt das jetzt, dass diejenigen, die uns bekämpfen und uns töten und unsere Länder uns genommen haben und uns vertrieben haben, dass wir sagen jetzt, Alhamdulillah, khalas, nein, das auch nicht, nicht falsch verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie? Allah sagt, Allah liebt nicht die Ungerechten. Und Allah sagt, bekämpft sie, und Allah bekämpft sie und treibt sie so aus, wie sie euch vertrieben haben. Das heißt 1:1. Allah sagt auch gleichzeitig, aber nicht übertreiben und nicht ungerecht sein. Und Allah sagt, diejenigen, der Lohn derjenigen, die Unheil stiften auf der Erde, oder die töten und morden, ihnen sollen die Körperteile wechselseitig abgehackt werden, sollen gekreuzigt werden, oder sie sollen vom Land vertrieben werden. Das ist Allah, seine Urteile. Und das sind Allahs Urteile. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, keinem Muslim ist das erlaubt, eine muslimische Sünde zu töten, außer aus drei Fällen. Einer der Sünde begeht, aber der verheiratet ist. Oder ein verheirateter Mann oder Frau, die Zina begehen. Steinigung. Zweite, eine Seele, Auge um Auge. Oder Seele um Seele. Das heißt, nicht Qatl Amd, das heißt, das beabsichtigte Töten. Und das beabsichtigte Töten, nicht das unschuldige Töten. Fehl, zum Beispiel fährst du mit Auto schnell, knallst jemand aus Versehen. Du hast ihn nicht gesehen, aber du hast einen Mord geplant, einen Mord. Dann wird derjenige, der ihn ermordet hat, er wird auch auf Recht seiner Familie oder einer von seiner Familie, der hat auch das Recht, natürlich zu verzeihen. Er kann sagen, nein, er hat zwar geplant, hat meinen Sohn ermordet, aber ich sehe davon ab, ich verzeihe ihm. Weil das ist auch die höhere Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, die höhere Stufe des Imans. Aber er hat das Recht, auch Vergeltung auszuüben. Aber immer in Verbindung was? Mit einem Richter, islamischen Richter. Und der dritte war jemand, der seine Religion verlässt, ein Abtrünniger. Jemand, der die Taten von Volk Lot macht. Dieses, ihr wisst, mit Mann. Also Prophet, das heißt nicht nur diese drei, in dem Hadith kommen zwar diese drei, in einem anderen Hadith, in einem anderen Hadith kommen auch andere Punkte, sagt der Prophet, wenn ein Mann mit einem Mann, ihr seht sie miteinander das treiben, dann sollt ihr beide töten. Ein Zauberer oder ein Wahrsager auch. Und andere, der Prophet Muhammad sallam erwähnte sie. Und wenn man den Prophet beleidigt, soll getötet werden. Imam Malik rahimahullah, und ein bekannter Aussage aus von Imam Malik, wer beleidigt die Gefährten des Propheten, soll gepeitscht, ausgepeitscht werden. Und wer den Prophet beleidigt, soll getötet werden. Wie Allah sagt, sie sagten, wir haben nur uns lustig gemacht. Wir haben nur Spaß gemacht, wir waren auf der Reise, weil die haben sich für den Prophet lustig gemacht. Allah sagt, ihr habt Kuffer betrieben, nachdem ihr gehört habt. Das sind Allahs Werte. Allah hat sie als Kuffer abgestempelt. Die Gelehrten sagen, und diese Zeichnungen, diese Karikaturen, das ist eine Beleidigung der Stufe Unser Prophet ist immer ein fester Wesen. Aber Allah will damit prüfen, wie unser Glaube ist in Bezug auf unser Prophet. Ob wir das so hinnehmen, wie viele Munafiqin heute, indem sie sagen, von Hukam, indem sie sagen, Khair, inshallah, was soll er machen? Die Wirtschaft. Subhanallah. Nein, wir Muslime erlauben das nicht. Allah, unser Prophet, erlaubt es nicht, sich lustig über den Prophet zu machen. Es ist verboten. Und das ist ein Grund, wenn wir eine Scharia haben, getötet zu werden. Das sind die Kategorien, die der Prophet und die Allah auch im Koran erwähnt hat, welche getötet werden sollen. Wallahi, das ist Allahs Wille, weil Allah die Menschheit geschaffen hat und er kennt die Besten. Er kennt das Beste für die Menschen, wie die Menschen geschützt werden. Und heute siehst du, weil wir keine gerechte Führung haben, jeder tut, was er will. Die Leute beleidigen, die Menschen beleidigen, sie beleidigen den Propheten, sie beleidigen die Muslime. Es wird getötet zu Unrecht. Subhanallah. Wer merkt, der Scheich immer wieder führt an, dass alles, diese ganzen Gebote, worüber wir jetzt reden, ist gebunden mit einem Haken, mit einem Richter. Und heute die Khutba, warum wir dieses Thema heute ausgewählt haben, weil etwas, das wird nicht geglaubt, was wir sehen. Man kann es nicht glauben, was wir über Satellit und Fernseite sehen. Menschen werden wie Wanzen umgebracht. Und keiner schert sich mehr darüber. Keiner macht sich Gedanken darüber. Und wir sehen das Blut überall. Überall. Und wir sehen nicht. Ist die Frage, ruht sich was in unserem Herzen jetzt? Wallahi, das passiert jetzt, indem wir gerade in der Moschee sitzen. Wir sehen, wie Ratten, wie Würmer werden die Menschen umgebracht. Wird nicht Unterschied zwischen Frauen und Männern und alt und jung, Leute, die in Gotteshäuser sind oder nicht. Es interessiert heute Leute nicht. Die Menschen sind in dem tiefsten unmoralisch, in der größten Unmoral verfallen, die es seit der Menschheit gab. Allah sagt im Koran, und wir erschufen den Menschen, haben wir den Muslimen, den Menschen auf die beste Weise. Und wir gewähren den Menschen Ehre, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Karama, Ehre, wir ehren den Menschen. Warum? Wie Ehre? Wird ein Kafir geehrt? Er wird nicht geehrt wegen seinem Kufr. Nein, Allah will damit sagen, den Menschen zum Islam. Und Allah will seine Gnade zeigen über den Menschen, dass er uns anders gemacht hat als die Tiere. Auch der Kafir ist nicht wie ein Tier. Er hat einen Verstand. Und das soll ihn daran erinnern, dass er auf die beste Weise geschaffen worden ist. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, die Rechte sind sehr wichtig. Am Jüngstag vor Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wird natürlich als erstes mit dem Gebet, wonach es erst gefragt wird, wie der Prophet in dem Hadith, in einem bekannten Hadith sagt, das erste, wonach die Diener gefragt werden, ist das Gebet. Danach, der nächste Schritt ist was? Über die zwischenmenschlichen Beziehungen, über die Rechte zwischen den Menschen. Welche Menschen habe ich Unrecht getan? Und am nächsten Tag wird Gerechtigkeit gebracht von Allah subhanahu wa ta'ala. Asman radiallahu anhu fragte Rasulallah alayhi salatu wassalam. Er sagte, es wird Fittern geben, es wird Zwietrachten geben. Und dieser bekannte Hadith ist ein bisschen kompliziert, jetzt so schnell zu übersetzen, weil das braucht eine Erklärung jetzt. يبسط يده ليقتلني أقتله قال لا كلك كن Er sagt, der Sitzen des Bessers, der Gehende und der Gehen des Bessers, der Laufende. Und wenn jemand zu dir kommt und dich töten will, dann sollst du nicht dich zur Wehr setzen. Was spricht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er hat was prophezeit. Die Fitna, die zwischen die Muslime passiert ist, zwischen den Sahaba. Und das beinhaltet nur dieser Punkt. Weil der Islam verbietet Selbstverteidigung. Natürlich. Aber die Gelehrten sagen, wenn jemand von der gleichen, das heißt einer von Ahlus Sunnah Jama'a und du bist von Ahlus Sunnah Jama'a, das heißt ihr habt die gleiche Aqida und er möchte dich töten, dann sollst du besser nicht töten. Das ist was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba auferlegt hatte.